Allergie. Die Allergie ist eine Überreaktion auf einen als feindlich erkannten Stoff. Bezogen auf die Überlebensfähigkeit des Körpers hat das körpereigene Abwehrsystem durchaus seine Berechtigung. Das Immunsystem des Körpers bildet Antigene gegen die Allergene und entspricht damit einer, körperlich gesehen, sinnvollen Verteidigung gegen feindliche Eindringlinge. Beim Allergiker wird diese an sich sinnvolle Verteidigung maßlos überzogen. Er baut eine Hochrüstung auf und dehnt sein Feindbild auf immer mehr Bereiche aus. Immer mehr Stoffe werden zum Feind erklärt und deshalb wird immer stärker gerüstet, um diesen vielen Feinden wirkungsvoll begegnen zu können. Doch wie im militärischen Bereich Hochrüstung immer ein Zeichen starker Aggressivität ist, so ist auch die Allergie Ausdruck starker Abwehr und Aggressivität, die in den Körper verdrängt wurde. Der Allergiker hat Probleme mit seiner Aggression, die er allerdings bei sich nicht erkennt und deshalb meistens auch nicht lebt. Es sei, um Missverständnisse zu vermeiden, Folgendes noch einmal in Erinnerung gerufen. Wir sprechen von einem verdrängten psychischen Aspekt, wenn ihn der Betreffende an sich nicht bewusst wahrnimmt. Es kann jedoch sein, dass er diesen Aspekt sehr wohl lebt, dennoch sieht er diese Eigenschaft an sich nicht. Es kann aber auch sein, dass die Eigenschaft so restlos verdrängt wurde, dass er sie nicht einmal mehr lebt. Es kann also sowohl ein aggressiver als auch ein total sanfter Mensch seine Aggression verdrängt haben. Bei der Allergie ist die Aggression aus dem Bewusstsein in den Körper gestürzt und tobt sich nun hier aus. Es wird nach Herzenslust verteidigt und angegriffen, gekämpft und gesiegt. Damit diese lustvolle Beschäftigung nicht zu schnell mangels Feinden ein Ende finde, werden harmloseste Objekte zum Feind erklärt. Blütenpollen, Katzen- oder Pferdehaare, Staub, Waschmittel, Rauch, Erdbeeren, Hunde oder Tomaten. Die Auswahl ist unbegrenzt. Der Allergiker schreckt vor nichts zurück. Er kämpft zur Not mit allem und jedem, gibt jedoch meistens einigen symbolträchtigen Favoriten den Vorzug. Es ist bekannt, wie eng Aggression immer mit Angst verbunden ist. Man bekämpft immer nur das, wovor man Angst hat. Bei genauerer Betrachtung der bevorzugten Allergene finden wir meistens schnell heraus, welche Lebensbereiche dem Allergiker eine so große Angst einjagen, dass er sie so leidenschaftlich in einem symbolischen Repräsentanten bekämpft. Da rangieren an erster Stelle die Haare von Haustieren, allen voran die Katzenhaare. Zu Katzenfell, wie Fell allgemein, assoziieren Menschen Schmusen und Liebkosen. Es ist weich und kuschelig. Anschmiegsam und dennoch animalisch. Es ist Symbol für Liebe und hat einen sexuellen Bezug, vergleiche die Schmusetiere, mit denen Kinder ins Bett gehen. Ähnliches gilt für das Kaninchenfell. Beim Pferd ist die triebhafte Komponente stärker betont, beim Hund die aggressive. Doch diese Unterschiede sind fein, nicht bedeutend, da ein Symbol niemals scharfe Grenzen besitzt. Den gleichen Bereich repräsentieren auch die Blütenpollen, die bevorzugten Allergene aller Heuschnupfenallergiker. Blütenpollen sind ein Befruchtungs- und Fortpflanzungssymbol, so wie ja auch der reife Frühling jene Jahreszeit ist, unter der die Heuschnupfenkranken am meisten leiden. Tierhaare wie Pollen als Allergene zeigen uns an, dass die Themen Liebe, Sexualität, Trieb und Fruchtbarkeit stark mit Angst besetzt sind und deshalb aggressiv abgewehrt, das heißt nicht hereingelassen werden. Ganz ähnlich ist es um die Angst vor dem Schmutzigen, Unsauberen, Unreinen bestellt, die sich in der Hausstauballergie ausdrückt. Man vergleiche Ausdrücke wie schmutzige Witze, dreckige Wäsche waschen, ein reines Leben führen und so weiter. So wie der Allergiker versucht, die Allergene zu vermeiden, versucht er auch, die entsprechenden Lebensbereiche zu vermeiden, wobei ihm eine verständnisvolle Medizin und die Umwelt gerne behilflich sind. Den Machtspielen des Kranken sind auch hier keine Grenzen gesetzt. Die Haustiere werden abgeschafft, niemand darf mehr rauchen und so weiter. In dieser Tyrannei über die Umwelt findet der Allergiker ein gut getarntes Betätigungsfeld, um seine verdrängten Aggressionen unerkannt zu verwirklichen. Die Methode der Desensibilisierung ist von der Idee her gut. Nur sollte man sie nicht auf der körperlichen, sondern auf der psychischen Ebene anwenden, will man echte Erfolge haben. Denn Heilung kann der Allergiker nur finden, wenn er lernt, sich mit dem von ihm gemiedenen und von ihm abgewehrten Bereichen bewusst auseinanderzusetzen, bis er es schafft, sie in sein Bewusstsein ganz hereinzulassen und sie zu assimilieren. Man tut einem Allergiker keinen guten Dienst, wenn man ihn bei seinen Verteidigungsstrategien unterstützt. Er muss sich mit seinen Feinden aussöhnen. Er muss sie lieben lernen. Dass die Allergene ausschließlich eine symbolische und niemals eine stofflich-chemische Wirkung auf den Allergiker ausüben, sollte auch einem eingefleischten Materialisten deutlich werden, wenn er erfährt, dass eine Allergie immer Bewusstsein braucht, um auftreten zu können. So gibt es in der Narkose keine Allergie. Ebenfalls schwindet jede Allergie während einer Psychose. Umgekehrt lösen bereits Abbildungen, wie zum Beispiel das Foto einer Katze oder eine rauchende Lokomotive im Film, beim Asthmatiker Anfälle aus. Die allergische Reaktion ist vom Stoff der Allergene absolut unabhängig. Die meisten Allergene sind Ausdruck von Lebendigkeit, Sexualität, Liebe, Fruchtbarkeit, Aggression, Schmutz. In all diesen Bereichen zeigt sich das Leben in seiner vitalsten Form. Doch gerade diese nach Ausdruck drängende Lebendigkeit flößt dem Allergiker große Angst ein. Er ist letztlich lebensfeindlich eingestellt. Sein Ideal ist das sterile, keimfreie, unfruchtbare, von Trieben und Aggressionen befreite Leben. Ein Zustand, der die Bezeichnung Leben kaum mehr verdient. So ist es auch kaum erstaunlich, dass sich die Allergie in manchen Fällen bis zu lebensbedrohlichen Autoaggressionskrankheiten steigern kann, in denen der Körper von ach so sanften Menschen so lange wilde Schlachten liefert, bis er daran selbst zugrunde geht. Dann hat das Wehren, das sich abschließen und sich abkapseln, eine höchste Form erreicht, die ihre Erfüllung im Sarg findet. Eine echte, allergenfreie Kammer.